Erst das zweite Los wurde für den Stamm Simeon und seine Familien gezogen, und ihr Erbbesitz lag mitten im Gebiet des Stammes Juda. Zweiter, sie erhielten als Erbbesitz die Städte Beersheba, Molada, dritter Hazar-Shual, Bala, Ezem, vierter El-Tuel-Ad, Betul, Horma, fünfter Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa, sechster Bet-Libaut und Sharon. Das waren 13 Städte mit ihren Dörfern. Siebter, dazu kamen Enrimmen, Eter und Aschan, also 4 Städte mit ihren Dörfern. Achter, alle Dörfer, die um diese Städte herum lagen, bis nach Balat-Bir, dem Rama des Südens, gehörten ebenfalls dazu. Dies war der Erbbesitz für die Familien des Stammes Simeon. Neunter, der Erbbesitz der Simeoniter wurde aus dem Anteil der Judäer genommen, weil der Anteil der Judäer für sie zu groß war. Deshalb erhielten die Simeoniter ihr Land mitten im Gebiet der Judäer. Zehnter, das dritte Los wurde für die Familien des Stammes Sebulon gezogen, und ihr Gebiet reichte bis nach Sarit. Elfter, ihre westliche Grenze stieg nach Marela hinauf, berührte Dabbeschet und stieß an den Bach, der östlich von Jognim fließt. Zwölfter, im Osten, also in Richtung Sonnenaufgang, wandte sich die Grenze von Sarit zum Gebiet von Kislotabor, setzte sich nach Daberat fort und stieg nach Jafia hinauf. 13. Von dort zog sie sich nach Osten, in Richtung Sonnenaufgang, nach Gathhefer und Etkazin, setzte sich nach Rimona fort und bog dann nach Nea ab. 14. Danach wandte sich die Grenze nördlich um Hanaton herum und endete im Tal von Jiftael. 15. Zu ihrem Gebiet gehörten auch Katat, Naalal, Shimron, Jidala und Bethlehem. Das waren insgesamt 12 Städte mit ihren Dörfern. 16. Dies war der Erbbesitz für die Familien des Stammes Sebulon, die genannten Städte mit ihren Dörfern. 17. Für den Stamm Issachar und seine Familien wurde das vierte Los gezogen. 18. Ihr Gebiet umfasste Jezreel, Kesulot, Shunem, 19. Hafarim, Shion, Anaharat, 20. Rabit, Kishjon, Ebetz, 21. Remet, Enganim, Enhada und Bet-Pases. 22. Die Grenze berührte Tabor, Schach-Asima und Bet-Shemes und endete am Jordan. Das waren 16 Städte mit ihren Dörfern. 23. Dies war der Erbbesitz für die Familien des Stammes Issachar, die Städte mit ihren Dörfern. 24. Das fünfte Los wurde für die Familien des Stammes Asser gezogen. 25. Ihr Gebiet umfasste Helkat, Hali, Beten, Achshaf, 26. Alammelech, Amiat und Mischal. Es reichte bis zum Karmel am Meer und bis zum Bach Shihor-Libnat. 27. Danach wandte sich die Grenze nach Osten, nach Bet-Dagon, berührte Sebulon und das Tal Jiftael im Norden, Bet-Emek und Regiel und setzte sich nordwärts nach Kabul fort. 28. Weiter ging es nach Ebron, Rehob, Hamon und Kana bis zur großen Stadt Sidon. 29. Danach kehrte die Grenze zurück bis nach Rama und zur befestigten Stadt Tyrus. Dann wandte sich die Grenze nach Hus, und ihre Ausläufer waren das Meer, Maleb und Achsib. 30. Akko, Afek und Rehob gehörten ebenfalls dazu. Das waren insgesamt 22 Städte mit ihren Dörfern. 31. Dies war der Erbbesitz für die Familien des Stammes Asser, die genannten Städte mit ihren Dörfern. 32. Für die Familien des Stammes Naphtali wurde das sechste Los gezogen. 33. Ihre Grenze verlief von Helef, von den Terebinden bei Zananim, Adaminekeb und Jabneel bis nach Lakum und endete am Jordan. 34. Danach wandte sich die Grenze westwärts nach Asnotabor und setzte sich von dort nach Hukok fort. Sie stieß im Süden an Sebulon, im Westen an Asser und an Juda, während der Jordan im Osten floss. 35. Befestigte Städte waren Zidim, Zea, Hamat, Rakat, Kinneretetehetetet, 36. Adama, Rama, Hazor, 37. Kedes, Edrei, Enhazor, 38. Jereong, Michdal-El, Horem, Bet-Anat und Bet-Shemes. Das waren 19 Städte mit ihren Dörfern. 39. Dies war der Erbbesitz für die Familien des Stammes Naphtali, die Städte mit ihren Dörfern. 40. Für die Familien des Stammes Dan wurde das siebente Los gezogen. 41. Ihr Erbbesitz umfasste Zora, Eshtaol, Ir-Shemes, 42. Shaalabin, Ayalon, Yitla, 43. Ilon, Timnat, Ekron, 44. Eltheke, Gibbeton, Balat, 45. Jehud, Benebarak, Gadrimmen, 46. Em-Eakon und Rakong, zusammen mit dem Gebiet bis nach Jafo. 47. Da das Gebiet der Daniter für sie zu klein war, zogen sie los und kämpften gegen Leshem. Sie eroberten es in einem blutigen Kampf, nahmen es in Besitz und ließen sich dort nieder. Sie nannten Leshem dann Den, nach dem Namen ihres Vorfahren Den, 48. Dies war der Erbbesitz für die Familien des Stammes Den, die genannten Städte mit ihren Dörfern. 49. Nachdem die Israeliten die Verteilung des gesamten Landes beendet hatten, gaben sie Josua, dem Sohn Nuns, ein eigenes Erbe in ihrer Mitte. 50. Auf Befehl des Herrn gaben sie ihm die Stadt, die er sich gewünscht hatte, Timnath-Serach im Gebirge Ephraim. Er baute die Stadt wieder auf und ließ sich dort nieder. 51. Dies sind die Erbteile, die der Priester Eliasar, Josua, der Sohn Nuns und die Familienoberhäupter der israelitischen Stämme in Silo vor dem Herrn, am Eingang des Offenbarungszeltes, durch das Los verteilten. So hatten sie die Verteilung des Landes abgeschlossen.